Während der kanadische Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan behauptete, das Medium sei die Botschaft, betrachten wir weniger die Medien unserer Geschichten, sondern vielmehr die Geschichten selbst in unterschiedlichen medialen Zusammenhängen. Wichtiger als ihre Erscheinungsformen sind unserer Überzeugung nach nämlich ihre inneren Wirkmechanismen oder auch die Erzählungen. Und damit endet so etwas wie der erste Teil dieses Buches. Was haben wir bis hierher erfahren? Wir denken und leben in Geschichten. Sie stecken in Worten und Bildern, in Büchern und Filmen, im Theater und in Videospielen, in jeder und jedem von uns. Wir bilden unsere Identität über Geschichten, aktiv in Mythen und Ideologien sowie passiv, wenn unser innerer Erzähler die Wirklichkeit für uns sortiert und, meist unbemerkt, unsere Handlungsmuster zu sinnvollen Geschichten umdeutet. Wir streben kollektiv nach einem Gewinn für unsere Gruppe, die wir über Narrative definieren, und können sehr aggressiv werden, wenn der Status unseres Lagers bedroht ist, und sei es nur durch eine konkurrierende Geschichte. Unsere Welt wird dominiert von Geschichten und ihren Konkurrenzkämpfen, und wir sind eher schlecht darin, manipulative Narrative zu entlarven. Was könnte da nur schiefgehen? Aber wie endet nun eigentlich der Film über Mark Zuckerberg und Facebook? Jesse Eisenberg alias Mark sitzt vor seinem Computer. Facebook ist ein großer Erfolg in den USA. Alle Studentinnen sind dabei. Er sucht das Profil seiner Ex-Freundin Erica Albright. Sie ist Mitglied. Er schickt ihr eine Freundschaftsanfrage, dann lädt er die Seite neu. Er aktualisiert sie ein weiteres Mal und noch einmal bis zum Abspann.